Ihr schneidet das Hopf auf dem Pferd raus, geht der Betze weiter. Edelmann hat er gesagt, sollst ein Betze schneidet das Hopf auf dem Pferd raus, geht der Betze weiter. Unser Nachbar wollt zu uns verklagen, bald es sei ihr geht bald in sein Kader. Unser Nachbar wollt zu uns verklagen, bald es sei ihr geht bald in sein Kader. Basta saia. Ihr schneidet es ob oben fertig raus, geht der Betze weiter. Edelmann hätte er gesagt, sonst ein Betze schneidet es ob oben fertig raus, geht der Betze weiter. Unser Nachbar wollt zu uns verklagen, bald es sei ihr geht bald in sein Kader. Unser Nachbar wollt zu uns verklagen, bald es sei ihr geht bald in sein Kader.